Carsten Zara ist überrascht, wie sehr sich der dritte Tatort von den beiden anderen unterscheidet. Die große Direktionsvilla zwischen den alten Produktionshallen sieht auch nach dem Brand noch sehr beeindruckend aus, sogar ohne Dach und mit schwarzen Mauern. Der Chef der Textilfabrik Schlögel muss sehr viel Geld und einen guten Geschmack gehabt haben. Carsten Zara fotografiert die verbrannte Villa. Er versteht den Brandstifter nicht. Warum zündet er erst zwei bewohnte Häuser an und dann dieses unbewohnte hier? Das passt alles nicht zusammen. Eine Stimme reißt den Detektiv aus seinen Gedanken. »Hey, was machen Sie denn da?« ruft ein kräftiger Mann mit Trainingsanzug und Baseballkappe. Er kommt mit einem großen Hund auf Carsten Zara zu. »Das hier ist ein Privatgrundstück, kapiert? Sie haben hier nichts zu suchen.« »Tut mir leid, das wusste ich nicht«, schwindelt Carsten Zara. »Wem gehört dieses Grundstück denn?« Der Mann macht noch einen Schritt auf ihn zu. »Das geht Sie nichts an. Verschwinden Sie sonst!« Der Hund knurrt und zeigt seine Zähne. Sie sind lang und spitz und nicht mehr weit von Carsten Zaras Beinen entfernt. Der Detektiv hebt die Kamera und macht ein Foto von dem Mann und seinem Hund. »Halten Sie ihn fest!« ruft er. »Sonst rufe ich die Polizei!« Der Mann sieht den Detektiv wütend an, nimmt den Hund dann aber doch am Halsband. Carsten Zara dreht sich um und verlässt das Grundstück. Im Auto wirft er einen Blick auf die Uhr. Es ist kurz nach eins. Er beschließt, sich jetzt die Garagen noch einmal genauer anzusehen. Er startet den Wagen und ordnet sich in den dichten Verkehr der Hauptstraße ein. »Was machen diese Leute am hellen Mittag hier auf der Straße?« denkt er kopfschüttelnd. »Haben die alle keine Arbeit oder was?« Er tippt auf die Kurzwahltaste seines Handys. »Hallo, hier ist Carsten Zara.« »Hallo, na mein Lieber, kommen Sie vorwärts?« Es tut gut, Verena Müllers warme Stimme aus dem Autolautsprecher zu hören. »Eigentlich nicht so richtig, ich stecke mal wieder im Stau.« »Aha, und warum rufen Sie an?« »Sagen Sie jetzt bloß nicht, Sie wollen nur mal meine mütterliche Stimme hören.« »Nein, wenn ich mich richtig erinnere, kennen Sie jemand bei der Münchner Baubehörde, richtig?« »Ja, eine meiner Freundinnen arbeitet im Baureferat. Warum fragen Sie?« »Der dritte Brand, die Direktionsvilla auf dem Fabrikgelände Schlögel?« »Genau, ich muss unbedingt so viel wie möglich über das Grundstück und den Eigentümer wissen. Es stand in der Zeitung SB Immobilientreuhand?« »Exakt. Können Sie Ihre Freundin mal fragen, wer, wann, was, wie viel und so weiter?« »Und so weiter? Verstehe. Na schön, ich werde es versuchen.« »Sie sind ein Schatz.« »Ich weiß. Und Sie denken bitte daran, heute und morgen dürfen Sie noch Kriminalpolizist spielen. Ab übermorgen wird dann bitte wieder was Sinnvolles gearbeitet, ja?« Es klickt. Das Gespräch ist beendet, noch bevor Carsten Zara antworten kann. »Ja, ja, ja«, brummt er.